Bir de can. Guten So, Tag. wer ist da? Mein Name ist Dr. Kesser. Guten Abend, Herr Doktor. Ich bin heute auf diesem Klinik Dienstabend der Arzt tätig. Freut mich sehr. Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin heute extra zu Ihnen gekommen, weil ich jetzt muss ich mir einen Fall überlegen, was ich heute anbieten kann. Vielleicht was ganz Einfaches. Darf ich Ihren Namen erfahren? Ja, mein Name ist Herr Ulrich Geiger. Geiger. Geiger. Ja. Können Sie bitte Ihr Vorname und Nachname buchstabieren? Ulrich ist mein Vorname, das ist Udo Ludwig, Richard Ida, Cäsar Heinrich, Ulrich. Und mein Nachname ist Geiger, Gustav Emil Ida, Gustav Emil Richard. Gustav Emil Ida. Gustav Emil Ida und dann Gustav Emil Richard Geiger. Herr Geiger, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt. 62. Wann sind Sie geboren? Ich bin geboren am 3. Mai 1960. Wie groß sind Sie? Ich bin circa 1,74 Meter und ich wiege 95 Kilo. Ja, Kilo, bitte nochmal. 95. 95, danke Ihnen. Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Herr Doktor, ich habe jetzt seit mehreren Wochen schon Schmerzen im Oberbauch. Und jetzt seit 2, 3 Tagen habe ich immer wieder so Husten und ein saures Aufstoßen. Und manchmal ist der Husten so stark, dass ich auch erbrechen muss. Seit wann haben Sie Husten? Seit einer Woche ungefähr. Ist der sogenannte Bauchschmerzen gleichzeitig aufgetreten? Also die Bauchschmerzen, die habe ich schon seit mehreren Wochen schon. Das ist im Oberbauch, aber wie gesagt, der Husten ist erst jetzt seit einer Woche. Und Übelkeit auch. Können Sie bitte Ihr Bauchschmerzen ganz beschreiben? Das passiert oft nach dem Essen, dass wir ein bisschen Übelkeit haben, dass dann auch ein bisschen Schmerzen im Oberbauch auftreten. Und ja, das sind manchmal Krämpfe, aber oft sind es eher so Schmerzen. Ist das dauerhaft oder kommt ab und zu? Das ist unterschiedlich. Es gibt Phasen, da ist es relativ stark, aber dann gibt es auch wieder Phasen, da ist es etwas weniger. Wenn ist das am stärksten seit zum Beispiel, wie stark diese Schmerzen auf einer Skala? Null zum Beispiel keine Schmerzen und sehr unverträgliche Schmerzen. Können diese Schmerzen auf welcher Stufe einschätzen? Also wenn die Schmerzen sehr stark sind, dann würde ich sagen, ist es so bei 5 oder manchmal 6. Und dann muss ich auch Schmerzmedikamente nehmen, das wird danach besser. Aber wenn ich weniger Schmerzen habe, dann ist es vielleicht so 2 oder 3. Welche Medikamente dagegen nehmen Sie an? Ich nehme Novalgin. Welche Dosierung? Ich glaube, das sind 500 Milligramm und manchmal nehme ich sogar gleich zwei Stück. Bei Bedarf nur? Bei Bedarf, ja. Ist Ihnen geholfen? Das hilft mir schon, aber das hilft immer nur ganz wenig, nur für ein paar Stunden. Kaum. Wie ist Ihr Husten, zum Beispiel, dieser Husten mit Auspuff? Nein, das ist eher ein trockener Husten. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein Reiz oder ein Kratzen im Hals habe. Und dann muss ich leicht husten. Und wenn ich anfange zu husten, dann wird es manchmal mehr. Und das hört dann nicht mehr auf. Aber oft ist es so ein Kratzen im Hals, was sehr unangenehm ist. Gibt es bestimmte Auslöser für den Husten? An sich jetzt nicht, nein. Das kommt immer wieder mal. Nach dem Essen kommt es verstärkt vor. Insbesondere wenn Sie sich flach legen? Das auch. Nach dem Essen, also wenn ich abends mich zum Schlafen hinlege, dann wird es auch etwas mehr. Das stimmt, ja. Alles klar. Gibt es bestimmte Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel? Nein, also mein Appetit ist eigentlich ganz gut. Ich habe auch Hunger, aber ich habe jetzt keine Allergien oder Unverträglichkeiten. Ich kann so ziemlich eigentlich alles essen. Danke. Gibt es bestimmte Probleme, zum Beispiel mit dem Salassen oder Stuhlgang? Nein. Da habe ich ja gut mit dem Wasser lassen, jetzt als alter Mann. Da muss ich öfters mal auf Toilette. Mein Urologe sagt, es kommt wegen der Prostata, aber da nehme ich auch eine Tablette. Aber ansonsten Stuhlgang und so weiter ist eigentlich glücklicherweise bisher alles in Ordnung. Welche Tablette gegen eine Prostata nehmen Sie? Oh, da muss ich mal gucken. Das hat so einen komplizierten Namen. Ich glaube, das nennt sich Tamsu oder so ähnlich. Tamsu irgendwas. 0,4, glaube ich. 0,4. Kann ich aber kann ich nachher noch mal in meine Liste nachgucken. Danke Ihnen. Herr Kaya, sieht man Ihnen sogenannte Schmerzen, zum Beispiel strahlen die irgendwelche Körperregionen aus, zum Beispiel Rücken oder Unterbauch? Nein, also das ist mehr in der Magengegend. Aber die sind, manchmal strahlt es auch so ein bisschen in den Bauch aus, aber ansonsten nicht. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden schon gehabt? Nein, also wie gesagt, das ist erst jetzt seit einigen Wochen. Früher habe ich sowas noch nie gehabt. Ich hatte früher mal einen Herzinfarkt und habe einen hohen Blutdruck. Aber so mit dem Magen hatte ich bisher eigentlich noch nie Probleme. Wann leiden Sie an Herzinfarkt? Das war vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Ja. Sind bei Ihnen eine Stent oder irgendwelche Eingriffe oder Operation eingesetzt oder durchgeführt? Ja, also als ich den Herzinfarkt hatte, da hat man einen Herzkatheter gemacht und ich habe damals auch 2 Stents bekommen. Aber seitdem bin ich immer in regelmäßiger Kontrolle beim Herzarzt, also beim Kardiologen. Und er sagt, das ist alles in Ordnung. Ich nehme meine Medikamente Und ich hatte seitdem bisher nie Probleme gehabt. Welche Medikamente für diese Erkrankung nehmen Sie? Ich nehme das Aspirin 100. Ich habe Ramipril 5 Milligramm gegen den Blutdruck. Und ich nehme Metoprolol 47,5. Sieben. 47,5. Zum Beispiel gegen eine Cholesterin. Ach so, das stimmt. Ja, Cholesterin nehme ich auch. Das nennt sich, glaube ich, Atorvastatin 10 Milligramm. Also richtig. Genau. Nehmen Sie diese Medikamenten regelmäßig ein, oder? Ja, natürlich, die nehme ich jeden Tag ein, ja. Ja. Da achte ich drauf. Das war sehr gut. Und keine irgendwelche Beschwerden, abhängig von Herzkrankheiten, oder? Nein, vom Herzen habe ich bisher nichts gehabt, war alles in Ordnung. Das war gut. In Ihrer Vorgeschichte, Krankheit oder Operation Vorgeschichte, gibt es noch sonstige Operationen oder sonstige persönliche Krankheit oder chronische Krankheit? Nein, da habe ich jetzt Operationen habe ich jetzt nicht. Ich war einmal, wie gesagt, wegen meiner Prostata ganz kurz mal im Krankenhaus, aber das war dann alles in Ordnung. Keine Und Operation? nein, keine Oder bei Operation. Ihnen? Nein, aber Operationen habe ich keine bisher, nein. Herr Geier, brauchen Sie? Nein. In der Vorgeschichte zum Beispiel haben Sie schon etwa geraucht? Ja, ganz, ganz wenig. Das war dann als junger Mann mal während der Arbeit, aber eigentlich rauche ich nicht, nein. In welchem Zeitraum und für wie viel? Wissen Sie? Doch, Oder da war haben ich Sie zwar Erinnerungen? da für 1, 2 Jahre, aber nicht lange. Da war ich, glaube ich, 30 Jahre alt. 30 Jahre. Nein, ich war 30 Jahre alt und ich habe nur für 1 Jahr oder so geraucht. Ach so. Wie viel täglich Och, können das Sie war so dann eine erinnern? halbe Schachtel, glaube ich. Halbe. Trinken Sie Alkohol? Bitte? Trinken Sie Alkohol? Alkohol, ja. Ich trinke ab und zu mal ein Glas Wein. Und manchmal auch ein Bier. Eine Flasche Bier Ja. und jeden Tag Oh ein. nee, aber so jeden zweiten, dritten Tag trinke ich gerne ein Bier, ja, zum Abendessen. Oder manchmal Wein. Und manchmal Wein, ja. Herr Geier, sind Sie regelmäßig geimpft gegen übrigen Infektionskrankheiten Also mein Hausarzt und sagt, Leichten meine seit zum Impfungen, Beispiel ja, meine Impfungen sind alle komplett. auch gegen Corona-Impfung? Ja, ich habe, Das bin auch schon geboostert und das hat mein Hausarzt alles korrekt heißt, gemacht. geimpft? Gut, sehr gut. In der letzten Zeit sind Sie zum Beispiel ihr Wochen oder lange Strecke gereist? Nein. Ich habe eine Frage über Familien. Mitgliedern. Herr Kaya, Ihr Eltern Sind beide schon lebt? verstorben, ja. Meine Eltern sind beide schon tot. Tut mir leid. Wir hatten mit welchem Alter war gestorben und ja, mein Vater war circa 80 Jahre alt. Er hat einen Herzinfarkt gehabt. Und meine Mutter war 72. Sie hatte einen Schlaganfall. Ihr Vater ist an Herzinfarkt gestorben. Ja, ja. Weiß in welchem Ort als gestorben ist. Er war circa 85. Entschuldigung, kann ich gut verstehen. 85. 85. Danke. Okay. Haben Sie Schwester? Nein. Bruder? Nein, ich bin ein Einzelkind. Ihre Großeltern oder irgendwelche meine Familienmitglieder oder Verwandtschaft? Ja gut, ich habe einen Cousin. Meine Großeltern leben auch nicht mehr, aber ich habe noch einen Cousin. Zum Beispiel die Zuckerkrankheit. Soweit ich weiß, hat er keine Krankheiten, nein. Ich glaube, der hat nur einen hohen Blutdruck, sonst aber nichts. Herr Kaya, was ist Unglück? Hallo? Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden nochmal. Was ist Ihr Beruf? Ich bin Schreiner gewesen. Schreiner? Schreiner, ja. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin alleine, meine Frau ist auch vor 5 Jahren verstorben. Haben Sie Kinder? Bitte? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Söhne. Sind Sie gesund? Meine Kinder sind gesund, ja, glücklicherweise. Haben Sie gestressen? Haben Sie Stress bei der Arbeit? Ich bin in Rente, ich habe keinen Stress, nein. Wie war das für Ihr Beruf? Der war stressig, das stimmt. Ja, ich habe mein eigenes Geschäft gehabt, aber seitdem ich in Rente bin, ist alles viel besser geworden. Herr Kaya, ich bin fertig mit der Anamnese. Vielen Dank. Haben Sie noch etwas Fragen? Oder ja, ich frage mich, ist es der Magen oder was ist das? Das macht mir jetzt Sorgen und dieser Husten ärgert mich auch. Ich würde mich freuen, wenn Sie herausfinden, woher das kommt und was man dagegen machen kann. Herr Geier, ich weiß, möchten Sie, wie schnell möglich wissen Sie, was Sie haben? Aber ich muss ehrlich sagen, erstmal müssen wir körperlich untersuchen. Okay. Dann von Ihnen eine Blut abnehmen, um sicherlich eine Diagnose stellen zu können. Und wenn in gegebenen Fall verschiedene bildgebende Verfahren vielleicht veranlassen. Und Sie müssen, haben Sie etwas Geduld. Vielen Dank, ich habe Zeit, das ist kein Problem. Vielen Dank. Okay, sehr gut. Dann machen wir die Übergabe an den Oberarzt und danach können wir die Diagnosen besprechen. Ja. Wir erhalten Ihre Ergebnis von Untersuchen. Sofort werde ich Ihnen eine Bescheid. Gebe ich Ihnen Bescheid. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Herr Doktor. Vielen Dank für Ihre Mühe und für Ihre Zeit. Jetzt. Sehr gut. Jetzt machen wir die Übergabe an den Oberarzt. Brünab, die Übergabe an den Oberarzt. Gut. Guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag, Herr Doktor. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Jawohl. Dann also, legen Sie mal los. Halbwald. Natürlich. Herr Ulrich Geiger. Geiger. So ein 60-jähriger Patient. Ja. Und die ist 1,74 Meter groß und 95 Kilogramm schwer. Ja. Er kam zu uns mit einer episodischen und vor einem Wochen persistierenden Bauchschmerzen. Und auch mit begleitender trockener Husten. Okay. Und er berichtet, dass die Schmerzen kolikartig und insbesondere nach dem Essen aufgetreten sei. Und ihre Intensität liege 5 oder 6 von 10, insbesondere bei starker Attacke. Und auch außerdem berichtete der Patient, dass die Schmerzen irgendwohin keine Strahlen aus. Auch in der vegetative Anamnese ist auf trockene Husten und sogenannte Bauchschmerzen. Wo sind die Bauchschmerzen? Im Unterbauch, im Oberbauch, epigastral? Epigastrische Bauchschmerzen, ich habe gesagt. Okay. Und diese Schmerzen diese Schmerzen sind mit der nach dem Essen insbesondere stark sind. Und in der vegetativen Anamnese ergab einen sogenannten Husten- und Bauchschmerzen. Ist keine Beschwerden bekannt. Und an Vorerkrankungen ist bei der Patientin, bei der Patient vor 10 Jahren eine Herzkatheter durchgeführt und diesmal wurde bei dem Patienten zwei Standing eingeführt, eingelegt und er leidet an in Prostata-Hypertrophie. Okay, jetzt gehen wir ein Stück zurück. Stopp. Wegen einer antiprostatischen Medikament. Okay, stopp. Jetzt wegen dem Herz nochmal. Das würde ich so formulieren. Er hat vor 10 Jahren einen Herzkatheter bekommen mit Stent-Implantationen bei Zustand nach Herzinfarkt. Ja, bei Zustand nach Herzinfarkt. Richtig. Okay, also Herzinfarkt nicht vergessen. Das vergessen. Also er hat eine KHK. Koronare Herzerkrankung. Zustand nach bei Herzinfarkt. Okay. Bei der Patientin, es wurde keine Allergie bekannt. Okay. Und Unverträglichkeit, irgendwelche Unverträglichkeit bekannt, keine bekannt. Okay, alles klar. Dann er nimmt eine antiprostatische Medikament, und 4 Milligramm. Tamsulosin. Und plus wegen einer Herzkrankheit nimmt er Aspirin 100 Milligramm und Ramipril 5 Milligramm. Einmal täglich mit Metoprolol 47,5 Milligramm Metoprolol einmal täglich ein und auch Torvastatin 10 Milligramm regelmäßig ein. Und in der Familienanamnese bei der Patientin eine Herzinfarkt bei der Vater 85-Jährige daran gestorben und Schlaganfall bei der seiner Mutter 72 Jahre daran gestorben. Eine Großeltern aber so weiß der Patient, sie ist gesund. Was ist mit dem Patienten? Ich habe es nicht verstanden. Wer ist gesund? Nach dem Patient weiß. Ja. Sie ist gesund. Wer ist das? Wer ist gesund? Ich habe nicht verstanden. Der Patient oder? Großeltern. Ach, die Großeltern. Leben die Großeltern noch? Nein. Aber der, unbekannt. Okay. Also die Großeltern sind auch verstorben, aber die hatten keine Information. Ja. Okay. Also er weiß es nicht. Okay. Und er ist ein Schneider, aber aktuell ein Rettner. Okay. Er ist Schreiner, nicht Schneider. Schneider ist ein anderer Beruf. Er ist Schreiner. Schreiner. Marangos. Schreiner. Schneider. Schreiner. Schreiner. Schreiner. Genau. Kleiner. Marangos. Kleiner. Sie hat zwei Söhne. Er hat zwei Söhne. Er hat zwei Söhne. Hat zwei Söhne. Sie sind gesund. Jawohl. Okay. Was vermuten, was ist Ihre Verdachtsdiagnose, Herr Doktor? Nach diesen anamnestischen Angaben, eine gastroösophageale Refluxin. Wie haben Sie es genannt? Wie nennt sich das? Nach anamnestischen Angaben. Ja. Am ehesten auch gastroösophageale Refluxin. So, Ösophageale Refluxin, okay, das ist einfach ein Reflux. wie sagt man, eine Refluxerkrankung. Refluxösophagitis. Refluxösophagitis vor allem, aber genau. Potenziell Diagnose kommen Ösophagitis und Magenulkus. Okay. Magenulkus. Ja. Magenkarzinom in Betracht. Sehr gut. Und woran denken Sie natürlich auch bei einem Patienten mit einer sollte, KHK? Die Abklärung der sogenannten diagnostischen Verdachtsdiagnose werde ich verschiedene diagnostische Maßnahmen empfehlen. Zum Beispiel, zum Beispiel eine, was machen Sie? Ja, erstmal eine körperliche Untersuchung. Jawohl. Dann eine Bauchultraschall. Sehr gut. Dann, wenn etwas unauffällig ist oder auffällig ist, drittens mal eine gastroösophageale Duodenoskopie durchführen lassen. Dann eine Hüftmette hören lassen. Ein was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Hüftmette. Reflux, Reflux pH-Meter. Reflux, pH-Metrie, eine Ösophagie. Ösophagie oder pH-Metrie. Genau, eine pH-Metrie, okay, das ist eine, okay, ja. Veranlassen, wenn eine unsichere Diagnose stellen. Okay, sehr gut. Dann, gut. Sollte ich die Verdachtsdiagnose bestätigen, zum Beispiel eine folgende therapeutische Maßnahmen erforderlich. Erstmal eine Ernährung, Einstellung und vor der Schlafen geht eine Mahlzeit verzichten. Wie, ich habe das nicht verstanden. Was war das? Eine? Verzichten auf Spätmahlzeit. Ah, okay. Ja, jetzt. Okay, ja. Spätmahlzeit und Protonpumpe-Inhibitor. Und italienische oder französische Kombinationstherapie gegen Helicobacter pylori. Falls es positiv ist, ja genau. Ja. Protonpumpe-Inhibitore plus eine Amoxicillin und Metronidazol oder Amoxicillin okay. plus Makrolit, Klassit. Okay, Klassit, sehr gut. Sehr gut, Herr Doktor, das war super. Sie machen es etwas langsam, aber korrekt. Sie vergessen manchmal er oder sie im Satz zu sagen, aber ansonsten war das sehr gut. Finde ich gut. Also, das war ein Patient, den ich hatte. Ultraschall war in Ordnung, Laborwerte waren auch in Ordnung und er hat eine Magenspiegelung bekommen. Mhm. In der Magenspiegelung ist der Gastroenterologe nur bis zur mittleren Höhe von der Speiseröhre gekommen und konnte dann nicht mehr weiter, weil er eine Engstelle hatte. Wir haben einen Breischluck gemacht, eine Röntgenaufnahme mit Breischluck. Er hat etwas getrunken und dann haben wir eine Röntgenaufnahme gemacht. Und dabei konnten wir einen Zenker-Divertikel feststellen. So. Einen Zenker-Divertikel. Zenker-Divertikel. Mhm. Ja. Und das war seine Diagnose. Mit Schlucken der Kontrastmittel. Genau, also das nennt sich Breischluck. Also Thorax. Genau, Röntgenthorax mit Breischluck, das ist ein Kontrastmittel. Und damit haben wir das festgestellt. Und jetzt versuchen wir einen Termin in der Endoskopie, in der Klinik zu vereinbaren, damit man diesen Zenker-Divertikel endoskopisch verschließen kann. Vielen Dank Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Sehr gut. Wann ist Ihre Prüfung? Nee. Bitte, in? 17. Februar. Oh, nächste Woche. Ich wünsche Ihnen viel Glück, inshallah. Nach 4 Tagen. Inshallah, das wird.